Das sind die aktuellen Themen. Eröffnung der Anne-Frank-Ausstellung, Alarmierung der Feuerwehr Nienburg und HSG scheitert an sich selbst. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Wirtschafts- und Marketingausschusses im Ratssaal Marktplatz 1 statt. Beginn ist um 15 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Leitbildentwicklung Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Am morgigen Mittwoch wird um 18 Uhr die Anne-Frank-Ausstellung in der St. Martinskirche in Nienburg eröffnet. Besonderer Gast wird Landesbischof Ralf Meister aus Hannover sein. Bis zum 3. Mai wird die Ausstellung in Nienburg zu sehen und erlebbar sein. Mehr dazu weiß Organisator und Diakon in Ruhestand Martin Bauer. Die Ausstellung besteht aus verschiedenen Modulen, die die Biografie der Familie Frank darstellen, von der Zeit in Frankfurt bis hin zu der Zeit in Amsterdam und dann eben der Deportation nach Westerburg, Auschwitz. In der Kirche ist eben so gestaltet, dass wir den linken Teil der St. Martinskirche dafür nutzen können und dort eben die Ausstellungsmodule aufgestellt werden können, sodass also von morgens 8 bis nachmittags 16 Uhr die Möglichkeit besteht, die Ausstellung zu besichtigen. Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es kürzlich in der Henriettenstraße in Nienburg. Der Brandmeister vom Dienst wurde zur Überprüfung der Einsatzstelle geschickt. Vor Ort stellte sich heraus, dass für die Einsatzkräfte kein Eingreifen erforderlich war. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg scheiterte am vergangenen Wochenende an sich selbst. Wie auch im Hinspiel endete die Begegnung gegen Helmstedt-Büdenstedt nur unentschieden. Dabei führten die Nienburger um Spieler Steve Keke in Halbzeit 1 mit 8 Treffern Vorsprung. Also wir waren spielerisch die bessere Mannschaft. Den Punkt haben die Helmstedter nur durch uns mitgenommen. Wir haben wieder viele Verletzte und einige, die nicht auf 100% sind. Das darf absolut keine Ausrede sein, wenn man so eine Führung verspielt. Es ist einfach Dummheit, zu hektisch, nicht schlau genug in der Abwehr, nicht mehr konzentriert genug gewesen. Und dann wird das schwer, das am Ende noch zu biegen. An der aktuellen Tabellensituation der Nienburger ändert sich aber nichts. Die HSG bleibt weiterhin Vierter der laufenden Oberligasaison. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.